SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Vorstellung ist das, da gibt es natürlich nur ein Rezept, tanzen. Und fantastische elektronische Tanzmusik hat er heute so mitgebracht. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin zuständig für alles Elektronische hier am Wochenende. Heute frei nach dem Thema Ventures and the Black Spot. Kannst du dich noch an die französische Elektroband Youngsters erinnern? Gibt es heute nicht mehr, die haben sich mal irgendwann aus der Szene abgesetzt. Aber zumindest der DJ davon, der Rodriguez Junior, der ist durchaus noch sehr aktiv. Und vor allem, er ist ein bisschen weg von dem elektroiden, minimalistischen Techno-Ding gekommen und macht inzwischen richtig schön melodische Deep House, stellenweise ein bisschen Progressive House Tracks. Weiter hat er brandneue Sounds mitgebracht aus Valencia, von dort kommt der Affekt mit seinem Label Syncopat. Und dann hat er noch hypnotische Hausklänge aus Israel vom Casper bekommen. Anfangen möchte ich die heutige dreistündige Reise mit einer Nummer, ja, grossartig, Monolink, Father Ocean im Original, so eine Indie-Pop-Geschichte. Und dann ist man zum Berliner, zum sehr jungen Berliner, und Ben Böhmer gegangen und hat gefunden, bitte mach uns einen Remix davon. Er hat es gemacht und was dabei rausgekommen ist, das ist wirklich super, super massiv. Und das ist auch gerade mein Open vom heutigen Abend. Father Ocean und Ben Böhmer Remix. You're the wave I was made from. Take me back to where we once began. Ocean father, I was wrong. Years I followed just the sun. Now I see your darkness holds the key. I close my eyes and I begin to see.

der Vocal-Teil vorher, das war von Rampax aus Südfrankreich. Und jetzt gehen wir ans andere Ende der Welt, nämlich zu GMJ. Wirklich so der australische Experte, wenn es um richtig Deep-Techno und Deep-Trance geht. Und das beweist er einmal mehr mit seinem fantastischen Remix von Peak Flows GMJ. House ist das ein deutscher Act, ein deutscher Deep Trance und Melodic Techno Act. So zumindest bezeichnen sie sich selber. Und zurzeit ebenfalls sehr erfolgreich, zum Beispiel auf dem Koletzkis deutschen Label, Stil vor Talent. Aber auch andere Labels reissen sich im Moment eben um Rausch House. Da war zum Beispiel natürlich auch das holländische Manuel Label und die Scheibe kommt brandneu, so in 2-3 Wochen raus. Das ist der andere Remix von People Under the Stars. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du wie gewohnt auf srf.ch/mentrix. Gerade nach der Sendung findest du den Podcast und selbstverständlich auch die Playliste. Juhu! der Fernando Olaya. Unglaublich. Gut, habe ich den Namen schon erfunden. Los, es ist ein Südamerikaner und ich bin seit Jahren und Tagen ein riesen Fan. Es ist ein inoffizieller Remix, den er gemacht hat, und zwar für Rye X mit Only. Vielleicht bietet er einen Nachfrieden oder später dann auf seiner Homepage respektive Soundcloud-Seite an. Du musst dich einfach mal so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben oder du gehst auf meine Playlist, dann vergiss ich den Namen nicht, und zwar findest du die auf srf.ch/mentalx. Thank you. vor der Nacht. Du hörst SRF Heroes, ich bin der Mental X und allerhöchste Zeit für einen Essential Tune. Und was für einen. Jan Blomqvist hat ja bekanntlich das Album rausgegeben, das ja aber äußerst erfolgreich war. Und immer mal wieder so in unregelmäßigen Abstand werden natürlich von den Singles auf dem Album Remix-Versionen angefertigt. Und wenn du noch hast, an der Mitte Nullerjahre erinnern an das französische Projekt The Youngsters, die gibt es zwar nicht mehr seit etwa gut 10 Jahren, allerdings die eine Hälfte davon. Rodriguez Junior ist äußerst aktiv, unter anderem zum Beispiel auf einem Mobile. Das ist das Label, das Anja Schneider früher noch mal gehört hat. Das ist ein neues gegründet. Und das ist, wie gesagt, im Rodriguez Junior ein Remix. Do you have a second? Second life, maybe, maybe not. Then it's all we got. We'll be right back.

von der Typ, der hat ein dermassen fettes Soundstudio. Zurzeit wohnt er ja in Miami, aber er kommt ursprünglich aus Bulgarien, genauer gesagt aus Sofia. Und ich mag mich erinnern, in 2002 hat man zum ersten Mal Plastic Fantastic, ist wirklich damals ein sehr renommiertes UK House Label gewesen, hat man eine Scheibe geschickt, eben vom Stan Kolev, damals noch unter seinem alten Ego Casa Flava. Und ich kann das sagen, das hat damals genau schon so fett gedönt. Gut, heute setzt natürlich noch ein bisschen eins drauf. Zum zweiten Mal mit dabei heute in der Rotation und auf der Playliste ist Stan Kolev mit Meru. Schluss setzen sie trotzdem alle aufs Progressive House Pferd. Wer hätte das gedacht? Vorher hast du zum Beispiel aus Berlin den Schiedler gehört. Noch vor ein paar Jahren ist er eher so ein richtiger Minimal Techno Deep House gegangen. Aber auch das Lebendor-Paket von Sole ist auch so ein bisschen eher im Underground zugenäht gesehen. Und naja, vielleicht ist es eben genau der Schwanzhaus-Sound für das neue Underground. Wobei, wenn ich eins nicht wirklich ertragen habe, eigentlich schon seit ich DJ mache und sowieso seit ich hier seit 19 Jahren die Radiosendung mache, das sind die selbsternannten Undergrounder. Oder ja, kannst einfach sagen, sie hören qualitativ relativ eigenartige Musik, aber dann sie sich gut reden, damit sie etwas Besonderes sind. Und nein, für so etwas, und das ist mein oberster Dogma, hat es da innen nie Platz gehabt. Und das würde ich natürlich bis am Schluss durchziehen. Übrigens, am nächsten Freitag habe ich mein Best-of 2018. Ich freue mich, weil eben das Jahr, das ist ja wirklich ein paar Monster-Tracks dabei gehabt, unter anderem Buddha Kid und so weiter und so fort. secret dreams have all come true. That someday you'll walk on down the aisle with me. Oh, let it be, maybe, that I'm the one for you. I'll be yours, all yours. We'll be right back. treibenden Sound. Schon der zweite Australier vom heutigen Abend. Ich habe ja schon zwei Scheiben von GMJ vorgestellt. Das ist der Matty Doyle. Er nennt sich wiederum Matter. Gut, macht irgendwie Sinn. Und seine Sounds sind eben wirklich so unglaublich fett. Vor allem am 5 oder 6 Uhr morgen in einem vernebelten, schon was kobellastigen Techno-Club. Hast du eigentlich schon eine Idee, was das Wochenende ausgangstechnisch macht? Also du weißt ja, ich stelle dir in den Party-Tipps nur die Veranstaltungen vor, wo ich denke, dass sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit richtig fetten Sound haben. Das Wochenende wiederum, es sind das nur allzu wenige, oder es sind einfach kurz und einfach nur zwei Stück. Und beide finden statt. Der eine ist der Hive Club. Die setzen auf ein Techno mit einer aus Brasilien, morgens oben. Und eben der zweite, das ist der Bass Club Nordstern. Und auch der setzt auf einen sehr geilen Techno. Und zwar vom Paco O'Sullivan. Naja, irgendwie halt so. Er ist auf jeden Fall einer von Richie Horting in seinen Köpfen und eben musikalisch sehr, sehr cool. Hintergrundinfos und die Sendung zum Gratis-Download, da findest du auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich auf iTunes. Schönes Wochenende. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Das ist jetzt inzwischen die dritte Woche, wo ich den Track in Playlist genommen habe. Er ist wirklich mega. Rick Earth hat ihn produziert und es gibt drei verschiedene Mixes. Aber jetzt hörst du gerade den Originalmix, es gibt noch den Effect und Dansonic und einen Solo Dansonic Remix. Das Teil, das darfst du durchaus in irgendeinem Online-Store besorgen. Check's aus. Zurzeit riesige Erfolge, unter anderem auf eine Soiree, aber natürlich auch auf seinem eigenen Leben. Namens Synkobot, das da ist brandneu. Thank you.

X. Sounds. Radiosendung hier auf Virus. Ich fange ja bekanntlich nach über 19 Jahren oder anders nach über 900 Sendungen in der Radiorente. Aber einmal werden wir es auf jeden Fall nochmal zusammen kochen. Wie gesagt, am nächsten Freitag ab der 7 Uhr zu oben. Würde mich sehr freuen, wenn du einschaltest. Komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.